Ethik und Politik besteht darin, auf irgendeine Weise die Erfordernisse des Gemeinschaftslebens mit Wünschen und der Begierden des Individuums in Einklang zu bringen. Bist du unzufrieden, lässt du dir den Mund verbieten, hast du Pläne, um zu schmieden, ohne Grund und rundum, ohne Liebe? Wow, hör doch mal selber zu, es ist nicht alles schlecht und nichts ist gut. Zuerst das Problem, dann die anderen und niemals du, gibt sonst keine Erklärung, ja dann war's die EU. Was für euch erzähl ich dir so, wie wenn Leute reden, hast du Angst vor Todesglocken und wenn sich das Leuten näher, scheust du dich nicht und bereust doch nichts, zeigst du Freude, Tränen in dein Leben in die Hand, ich mag dich keuchen sehen. Wir sind viel zu bequem, um so viel zu verstehen, was wir selber noch reden, warum Träume entstehen. Alle viel zu schön, um den Spiegel zu sehen, die anderen hässlich, dass sie sich mit den Spiegeln noch wählen. Sag mir noch mehr, sag mir noch mehr. Schuld dran ist, hab ich keinen Kopf mehr. Sag mir, was ist dein Wort noch wert? Inadäquat und blümerant. Yeah, yeah. Sag mir noch mehr, sag mir noch mehr. Schuld dran ist, hab ich keinen Kopf mehr. Sag mir, was ist dein Wort noch wert? Inadäquat und blümerant. Yeah, yeah. Niemals mehr ein Wort, ohne den Sinn nicht dahinter zu sehen. Niemals mehr ein Song, ohne nicht richtig dahinter zu stehen. Die Wörter haben keine Macht mehr. Jeder tut, jeder sagt, aber keiner macht mehr. Der Fernseher killt unsere Gesellschaft. Trends werden kreiert von denen, der grad Geld macht. Denkt man nach, wenn man was sagen will oder macht was nicht. Den Fehler einzusehen oder ist man gleich angepisst. Fühlt man sich angegriffen, wenn man anders ist. Ich versuch das zu verhindern im Schweiße meines Angesichts. Wenn der Mensch den Hausverstand aus der Zeitung bezieht, wundert's mich eigentlich nicht, dass so viel Scheiße passiert. Zu faul selbst zu denken und komplett ungeniert. Plappert man einfach nach, keinen interessiert. Wechselnde Themen wie im Laufe der Zeit. Tut's dir aufrichtig leid, wenn du draus drum schreist, dass du auch nichts begreifst und ein Haufen von Scheiß. Schau dich an, der Flug geht los, ja, ist auf mit Geschrei. Niemals mehr ein Wort, ohne den Sinn nicht dahinter zu sehen. Niemals mehr ein Song, ohne nicht richtig dahinter zu stehen. Aber es reicht doch eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde, Probleme aus der Welt zu schaffen, verbreitet die Kunde.